Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Drumbeats, Detroit. Schwarze Fabrikrevolten 1968. Auch wenn es heute gerne übersehen wird, 1968 war keineswegs nur eine Bewegung von Studentinnen und Studenten. Auch wenn die studentischen Kämpfe für diesen Bewegungszyklus wichtig waren, der Aufstand fand auch in den Fabriken statt. 1968 steht auch für das revolutionäre Aufbegehren gegen den Terror der Fabrik, gegen die Despotie des Fließbands. In Frankreich fand im Mai 1968 einer der größten Generalstreiks der europäischen Geschichte statt. In Italien steht der Herbst 1969 für den Höhepunkt einer Reihe von wilden Streiks und militanten Fabrikkämpfen. Aber auch in den USA kulminierten 1968 eine Reihe von Klassenauseinandersetzungen. So in Detroit, Motor City USA und Herz der fordistischen Fabrikdespotie. Hier kämpften vor allem schwarze Arbeiterinnen und Arbeiter. In ihren Forderungen verband sich der Kampf gegen das Fließband mit dem gegen rassistische Unterdrückung. Mit Marx und Fanon gegen die Sklaverei der Arbeit. Der Riot erlangte hier eine ungewöhnliche Intensität. Der wilde Streik sprengte den Rahmen gewerkschaftlicher Steuerungsversuche. Weil dies ein fast vergessenes Kapitel ist, hier eine Rückschau auf die League of Revolutionary Black Workers und den schwarzen Arbeiterkampf in den USA. Please, Mr. Foreman, slow down your assembly line. I say, please, Mr. Foreman, slow down your assembly line. Mittwoch, 15. Juli 1970. James Johnson Jr. hat Spätschicht. Im Eldon Avenue Achs- und Getriebewerk bei Chrysler in Detroit, Michigan. Fast ein Jahr ist er an den Öfen, schickt jede Minute 6 Bremsklötze in den 380 Grad heißen Schlund. Arbeit für Schwarze. No, I don't mind working. But I do mind dying. Seit Januar 1969 hat er diesen Job, diesen besseren Job, was die Arbeit angeht. Dafür umso mehr Rassismus und Mobbing. Der 36-Jährige ist hier der einzige Schwarze. Am 15. Juli wird er wieder an die Öfen geschickt. Er kann keine Handschuhe finden. Die Personalabteilung suspendiert ihn für einen Tag wegen Arbeitsverweigerung. James denkt, er ist entlassen. My wife is very sickly. Lord knows she can't help me by taking on a job. Lord, I said my wife is very sickly. You know she can't help me by taking on a job. Um kurz vor 5 kommt er in die Fabrik zurück, im Hosenbein ein Gewehr versteckt. Er läuft nicht Amok, er zielt auf die weiße Montur der Vorarbeiter. 2 Weiße, ein Schwarzer. Widerstandslos lässt er sich festnehmen. You're working 12 hours a day, 7 long days a week. I lay down and try to rest, but too tired to sleep, Mr. Foreman. Lord, why don't you slow down your assembly line? No, I don't mind working. do my job. Oh, Mr. Foreman, love don't flow down your thinner line. Oh, die Verteidigung übernimmt Kenneth Cockrell. Ein junger, marxistisch geschulter Anwalt, Führungsmitglied der League of Revolutionary Black Workers. Seine Strategie? Chrysler hatte den Finger am Abzug. Chrysler ist der Killer. Chrysler gehört auf die Anklagebank. Er überzeugt die mehrheitlich schwarze Jury. Unerträgliche Arbeitshetze, tägliche rassistische Demütigung. James stammt aus Mississippi. Als er 9 ist, muss er zusehen, wie sein Cousin von einem weißen Mob gelyncht wird. 1953 ist er nach Detroit gekommen, doch Rassismus ist kein Privileg des Südens. In den 30er Jahren hat der Ku Klux Klan in Michigan über 200.000 Mitglieder. Cockrell zeigt der Jury die Fabrik. Als die Jury durchs Werk geht, stehen Arbeiter mit erhobener Faust an den Maschinen. James Johnson Jr. wird freigesprochen. Der weiße Richter tobt, ordnet die psychiatrische Zwangsunterbringung an. 2 Jahre später erstreitet ein Anwalt der Motor City Labor League Entschädigungszahlen von Chrysler für James Johnson. 1975 wird er aus der Anstalt entlassen. Samstag, 22. Juli 1967. 2 junge Schwarze geben eine Party. In einer von Detroits vielen Blind Pigs, illegalen Kneipen, Ecke 12. Straße und Claremont am Westrand der City. Sie feiern, sie haben den Krieg in Vietnam überlebt. Am frühen Sonntagmorgen taucht die Polizei auf. Der Agent der Macht benutzt die Sprache der reinen Gewalt. Der Agent erleichtert nicht die Unterdrückung und verschleiert nicht die Herrschaft. Er stellt sie zur Schau, er manifestiert sie mit dem guten Gewissen der Ordnungskräfte. Der Agent trägt die Gewalt in die Häuser und in die Gehirne der Kolonisierten. It stands out on a highway like a creature from another time. Inspires the baby's questions. What's that? For their mothers as they ran. But no one stopped to think about the babies or how they would survive. And we've almost lost Detroit. No, I don't mind working, but I do mind dying. Die Razzia wird schwierig. Statt der paar erwarteten Nachtschwärmer sind noch 82 Gäste anwesend. Trotzdem, alle festnehmen. Nach und nach sammelt sich eine wütende Menge, noch zu schwach, um einzugreifen. Als der letzte Polizeiwagen abgefahren ist, beginnen die Plünderungen. Ein paar Weiße machen mit. Seit 1964 war die Welle der Riots nicht abgerissen. Allein 1967 kam es zu Revolten in 128 Großstädten der USA. Der 12th Street Riot von Detroit wird der blutigste und schwerste. Die Gewalt, die hinter der Einrichtung der kolonialen Welt steht, die zur Zerstörung der eingeborenen Gesellschaftsformen unermüdlich den Rhythmus schlägt, wird vom Kolonisierten in dem Moment für sich beansprucht und übernommen werden, da die kolonisierte Masse, entschlossen zur aktiven Geschichte zu werden, sich auf die verbotenen Städte stürzen wird. Das Detroit Police Department ist für seine Brutalität bekannt. Mit 4 Mann-Trupps, zu 95% weiß, drangsalieren, schlagen, erschießen sie. Schwarze. Als der Bürgermeister 1967 versucht, den Anteil schwarzer Beamter zu erhöhen, protestieren die weißen Cops auf ihre Weise. Schwarze werden wegen jeder Kleinigkeit festgenommen. Die Ohnmacht der Bürgerrechtsbewegung gegenüber Rassismus und Segregation ist schon lange deutlich. In seinem Innern nämlich erkennt der Kolonisierte keine Instanz an. Er ist unterworfen, aber nicht gezähmt. Er ist erniedrigt, aber nicht von seiner Niedrigkeit überzeugt. Er wartet geduldig, dass der Kolonialherr in seiner Wachsamkeit nachlasse, um sich auf ihn zu stürzen. Sonntagnacht sind es schon 3000, die die Polizei mit Flaschen und Steinen angreifen. Ein Schlagwort, das unter schwarzen Arbeitern kursierte, war die Niggermation. Also nicht die Automation, die Automatisierung, sondern die Niggermation. Und damit war gemeint, dass sozusagen der Produktivitätsfortschritt in der Industrie nicht über eine moderne Technik erreicht wird, die extrem hohe Investitionskosten voraussetzt, sondern über den Verschleiß von billigen Arbeitskräften. Und die sind schwarz in dem Fall. Das heißt also, dass das Lebensgefühl der ja auch sehr jungen schwarzen Bevölkerung Detroits geprägt ist von übermäßiger Ausbeutung zunächst auf der Arbeit, was auch zu einer extrem hohen Fluktuation führt und auch zu diesen, sage ich mal, so schwer messbaren Widerstandsformen wie Absentismus. Also die Leute gehen dann irgendwann nicht mehr zur Arbeit und versuchen sich so lange wie möglich krank zu schreiben. Drogenkonsum am Arbeitsplatz und so weiter. Und das setzt sich fort in einer städtischen, in einer kommunalen Politik, bei der die Polizei sehr rigide alle Arten, sag ich mal, der lebensweltlichen Überschreitung ahndet. Das hört sich jetzt etwas gewunden an. Damit ist aber zum Beispiel gemeint, das war der konkrete Auslöser dieser Riots, die am 22. Juli 1967 begann, dass zum Beispiel Partys, illegale Partys, brutal gestürmt werden, Leute werden misshandelt und was weiß ich. Hinzu kommen natürlich so andere Sachen, dass es auch so einen krassen Alltagsrassismus gegeben hat. Also selbst Leute, die es geschafft haben, ja, sich im Betrieb emporzuarbeiten und die jetzt die finanziellen Mittel hätten, als Schwarze aus der Stadt rauszuziehen, sind in den Vororten nicht geduldet. Man muss jetzt, kleiner Schlenker dazu sagen, dass die Gegend rund um Detroit lange bis in die Nachkriegszeit hinein auch ein Zentrum des Ku Klux Klan, also der rassistischen weißen Organisierung war. Das heißt also, die Atmosphäre ist davon geprägt, wir haben hier die Scheißjobs, uns ist irgendwie verboten, dass wir uns hier die Stadt aneignen, wenn wir Partys feiern. Und das ergibt tatsächlich einen hochexplosiven Cocktail, der dann im Juli 1967 explodiert ist. Bürgermeister und Gouverneur bitten die Regierung um Hilfe. Präsident Lyndon B. Johnson schickt 4.700 Fallschirmspringer nach Detroit. Sie sind gerade aus Vietnam zurück. Insgesamt werden 10.000 Soldaten und Nationalgardisten eingesetzt. Am 24. Juli stehen 483 Gebäude in Flammen, 1.800 Festnahmen. Das Local 3 der United Automobile Workers stellt seine Räume in der Nähe des Hauptwerks von Dodge, seit 1928 Chrysler, der Nationalgarde zur Verfügung. Die in der Innenstadt gelegene Fabrik soll geschützt werden. Widerstand von schwarzen Arbeitern gegen die Unterstützung der Aufstandsbekämpfung durch ihre Gewerkschaft ist nicht möglich. Dodge Main hat wegen Modellwechsel Betriebsferien, die meisten schwarzen Autoarbeiter nehmen am Riot nicht teil. Nach 6 Tagen, 43 Tote, davon 33 Schwarze, die meisten durch Kugeln der Staatsgewalt. Ein Arbeiter aus dem Rohbau ist unter den Toten. Fast 500 Verletzte, über 7000 Festnahmen, 2000 Gebäude sind niedergebrannt, 10.000 sollen sich an der Rebellion beteiligt haben. Es ist nach heutigen Maßstäben Bürgerkrieg. Also wenn jetzt schon 4 Stunden brennende Kleinstbarrikaden in der Schanze in Hamburg als Bürgerkrieg in Deutschland gelten, dann ist das ja daran gemessen sozusagen die Apokalypse. Das war aber damals, so schrecklich sich das anhört, jetzt aber keine Ausnahme, sondern steht in einer langen Tradition, nicht in einer langen, aber in einer jahrelangen Tradition von Aufständen. Der bekannteste ist auf Latter in Watts in Los Angeles, die wirklich ganz eng damit zu tun haben, dass viele Menschen, viele von Rassismus betroffene Menschen, die Gesetzgebung, die ihnen ja formal in die Karten spielt, eben nur als formale Erleichterung erleben, die aber nichts am Rassismus auf der Straße, am Rassismus in den Institutionen ändert. Hinzu kommt ja auch, dass diesen Riots eine ganz andere Art der Gewalt vorweggeht, nämlich der Terror gegen Bürgerrechtsaktivisten in den Südstaaten, angezündete Kirchen, erschossene Leute. Also ehe sozusagen es diesen massenhaften kollektiven Widerstand gab, der, naja, hauptsächlich schwarzen proletarischen Bevölkerung, gab es ja tatsächlich so die Kriegserklärung des rassistischen Teils der weißen Bevölkerung. Es gab also diese John Birch Society mit mehreren 10.000 Mitgliedern und die sehr offen Anfang der 60er Jahre den Rassenkrieg propagiert haben. Und ich denke mal, dass sich im Grunde genommen diese Hoffnungen nie so ganz erfüllt haben, dass also auf die rechtliche Gleichstellung, auch die soziale, die gesellschaftliche, die kulturelle folgt, sorgt binnen kurzer Zeit für diesen Überdruck und für diese Gegenwehr. Das Establishment gründet das New Detroit Committee. Gigantische Neubauten sind geplant. Ford und General Motors bieten mehr Jobs für junge Schwarze. Einige von ihnen, Studenten aus der Wayne State University im Herzen Detroits und Jobber in den Autofabriken, gründen das Monatsblatt Inner City Voice. Schlagzeile der ersten Nummer, Oktober 1967, Michigan Slavery. Das Blatt diskutiert logistische Fragen des Aufstands zur Vorbereitung des nächsten. Es kritisiert Rassismus und Kapitalismus, Versklavung und Ausbeutung. Die jungen Leute kennen sich aus der undogmatischen politischen Szene Detroits, haben Fanon und C.L.R. James gelesen, mit Marty Glaberman über die ungarische Revolution 1956 diskutiert und in seinen Kursen das Kapital von Marx studiert. Die Entdeckung der Gold- und Silberländer in Amerika, die Ausrottung, Versklavung und Vergrabung der eingeborenen Bevölkerung in die Bergwerke, die beginnende Eroberung und Ausplünderung von Ostindien, die Verwandlung von Afrika in ein Geheg zur Handelsjagd auf Schwarzhäute bezeichnen die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära. Apartheid herrscht in der Autostadt Detroit. Irgendwohin müssen diese Aufstände ja führen. Das war ja den Aktivistinnen, den Aktivisten auch klar. Und es ist ja auch eigentlich klar, dass man, du erwähntest es gerade, 10.000 Nationalgardisten, Fallschirmjäger, die dann da abgestellt werden nach Detroit. Es ist auch klar, dass man eigentlich keinen Bürgerkrieg vom Zaun brechen kann. Das funktioniert nicht. Das wäre in einem riesigen Blutbad geendet. Das heißt also, es gibt innerhalb der Linken, ich sag mal auch innerhalb der, das ist nicht unwichtig, der antirassistischen Linken, gab es dann schon Diskussionen, okay, wie können wir eigentlich den Widerstand effektiver organisieren, ohne dieses enorme Blutzoll zu zahlen. Dahin gehen ja auch die Überlegungen von Martin Luther King, der ja sagte, so weg von der reinen Rechtspolitik hin zu sozialer Politik. Das ist die eine Seite. Also der Fokus wandert also, wenn man so will, von den abgehängten Stadtvierteln, den sogenannten Ghettos, wandert also hin zu den Produktionsstätten. Von dort muss sich gewissermaßen der Widerstand entwickeln. Und in Detroit hat es aber eine interessanterweise lange Vorgeschichte. Nicht nur, weil es natürlich immer irgendwelche Arten von Streiks und so weiter gegeben hat, sondern weil Detroit in den 40er, 50er Jahren das Zentrum einer unabhängigen, antiautoritären marxistischen Linken geworden ist. Das ist eine Geschichte, die, das muss man wirklich so sagen, ist eigentlich im Prinzip weltweit bekannt, wird weltweit diskutiert, in Deutschland aber nicht. Die Texte liegen alle vor, nicht übersetzt, vielleicht ist das das Hindernis, aber sind ja auf Englisch. Es gab in Detroit in den 50er Jahren rund um den karibischen Schriftsteller C.L.R. James, der ukrainischen Kommunistin Raya Dunayevskaya und noch einer interessanten Person, Grace Lee, Tochter chinesischer Einwanderer. Um diese drei gab es, ja, ich möchte mal sagen, so eine Art Detroit School of Radical Marxism. Also radikale Intellektuelle, die in den 50er Jahren gesagt haben, wir müssen weg von dem Denken in Parteien und in Gewerkschaftsformen und uns wirklich konkret angucken, wie organisieren die Arbeiter, die Arbeiterinnen in ihren Fabriken den Widerstand. Wie ich ja vorhin sagte, es gibt ja immer Widerstand. Die Leute feiern krank, sabotieren, manipulieren, um irgendwie den Terror des Fließbandes aushalten zu können. So, und wie kann man das im Grunde genommen politisieren? Oder wie kann man das herausfinden? Wo bilden sich die Widerstandskerne? Das stand so im Mittelpunkt dieses Denkens dieser Leute. Und es wurde dann auch tatsächlich auch durch, sage ich mal, Arbeiterintellektuelle befeuert. Und eine ganz wichtige Figur ist James Box, ein schwarzer Automobilarbeiter, der dann Grace Lee auch später geheiratet hat. Und der hat ein Buch geschrieben, Notes of a Black Worker, so eine Art Betriebstagebuch. Und das war damals, also es ist 1963 erschienen, das war, ich sag mal, innerhalb dieser Kreise ein Knaller. Ne? Also sozusagen ein authentisches Zeugnis eines marxistischen schwarzen Arbeiters, der die Produktionsstruktur und seine Involvierung darin analysiert. Und das wurde zum Beispiel von jungen Studenten gelesen. Ich nenne mal ein paar Namen. John Watson oder einer nannte sich oder hieß General Gordon Baker oder Luke Tripp. Also die haben schon 1963 gelesen als 20, 21-Jährige und die dann auch versucht haben, selber Betriebsinterventionen auf die Beine zu stellen. Also die also in die Betriebe zu Dodge, zu Chrysler gegangen sind, was man in Westdeutschland in den 70ern ja auch gemacht hat. Und die werden natürlich relativ früh wieder rausgeschmissen. Die werden sozusagen isoliert als radikale Elemente. Und naja, dann sind sie wieder freischwebende Intellektuelle und wollen ja irgendwie sich verankern und gründen dann oder rufen dann 1968 diese Stadtzeitung Inner City Voice, also auch so mit dem Stolz, ne, wie wir vertreten hier nicht die satten Suburbs, sondern wir sind hier sozusagen die Macht, die aus der langsam verfallenden Stadt heraus sich entwickelt. Und gründen also im Sommer 1968 diese Inner City Voice, die in Zehntausender Auflage, jetzt weiß ich nicht genau, ob es wöchentlich ist, aber in einem ziemlich dichten Rhythmus, sowohl Nachrichten aus den Betrieben als auch Nachrichten aus der Nachbarschaft bringt. Donnerstag, 2. Mai 1968. Spätschicht im Hauptwerk von Dodge in der Innenstadt von Detroit. 12.000 Beschäftigte. 6 Frauen und 2 Männer stellen sich nach der Essenspause um 22 Uhr vor die Eingänge und fordern ihre Kollegen zum Streik auf. 3.000 respektieren die Streikposten. Der wilde Streik legt bis Sonntag die Produktion still. Die Frauen, polnischstämmige Katholikinnen, haben die Schnauze voll. Im März und April hat es bereits wilde Streiks gegen das gesteigerte Bandtempo gegeben. Die Taktzahl ist von 59 auf 56 Autos pro Stunde erhöht worden. 14%, aber nur 7% zusätzliche Arbeitskräfte. Die Gewerkschaft zeigt sich hilflos. Die jungen Frauen, die von 2 schwarzen Arbeitern unterstützt werden, wollen nicht mehr warten. Das Management verspricht mehr Personal und droht mit Sanktionen. Am Montag wird die Arbeit wieder aufgenommen. Zunächst passiert nichts. Die Chefs wollen mit sofortigen Bestrafungen nicht den nächsten Wildcat riskieren. Eine Woche später, Samstagnacht, zwischen 23 und 2 Uhr, werden Einzelne ins Personalbüro gerufen. 7 werden entlassen, andere für 5 bis 30 Tage suspendiert. Obwohl die Aktion von weißen Frauen ausging, treffen die Strafen vor allem schwarze Arbeiter. Die Vorarbeiter werden angewiesen, disziplinarisch hart gegen alle Vorstöße durchzugreifen. Die Gewerkschaft protestiert erfolglos. Einer der Entlassenen ist der 26-jährige General Gordon Baker, der zum Kreis um die Inner City Voice gehört. Mit ein paar Kollegen lädt er zur Protestversammlung am 14. Mai ins Gewerkschaftshaus ein. 300 kommen. Mehr als die UAW an Aktivisten und Bürokraten aufbieten kann. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Lebenserinnerungen der Aktivisten, die heute noch leben und auch heute noch aktiv sind. Und da erfährt man, dass es natürlich diese klassisch linke Schulungsarbeit, der Kapitalkurse gab. Aber im Zentrum stand auch dieser Zeitung, stand das, was ein französischer Theoretiker des, sag ich mal, libertären Marxismus, nämlich Claude Lefort, die proletarische Erfahrung genannt hat. Es gab damals in den 50ern enge Beziehungen zwischen der Gruppe um James und Dunajewskaja und Grace Lee zu der Gruppe um Claude Lefort in Frankreich. Also war schon damals international vernetzt. Also der Begriff lautete, das Schlagwort lautete die proletarische Erfahrung. Und damit war gemeint, dass man sozusagen keine Avantgarde-Konzepte entwickeln soll, keine Organisationskonzepte, sondern sich wirklich genau anguckt, was für Erfahrungen machen Arbeiter. Wie bringen Sie die zur Sprache? Also es sollten wirklich jede Menge Augen- und Ohrenzeugen, Erfahrungsberichte auch dokumentiert werden. Und wie lässt sich im Grunde genommen dann in der Auseinandersetzung, im Dialog, in der Formierungsphase eines Klassenkerns, wie lassen sich dann daraus die Momente des Widerstandes destillieren? Ne, um auch dann zu gucken, wo sind jetzt also innerhalb dieses Monstrums eines Automobilbetriebs, wo sind die Schwachstellen, wo kann man angreifen, wo kann man effektiv sabotieren. Das heißt also, dass die Theorie sehr, sehr eng, und das ist für 2-3 Jahre, denke ich, auch geglückt, sehr, sehr eng an die Unmittelbarkeit des Arbeitsprozesses gebunden war. Einige Tage später taucht das erste Drumflugblatt an den Werkstoren auf, Dutch Revolutionary Movement. Im Juli gelingt es Drum, einen 2-tägigen wilden Streik gegen den Rassismus im Betrieb und die Arbeitshetze zu organisieren. 70% der Schwarzen und ein paar weiße Arbeiter beteiligen sich. Niemand wird entlassen. Rasch entstehen weitere Rums in anderen Chrysler-Fabriken, bei Ford, bei Cadillac, bei UPS. Ganz konkret der Anlass für zum Beispiel diese Dutch Revolutionary Union Movement, das ist dieser Drum, der Drumbeat, war ein wilder Streik von Arbeiterinnen aus dem polnisch-katholischen Milieu, der sich, wie das halt auch bei Streiks üblich ist, an Banalitäten, nicht bezahlten Überstunden, Nicklichkeiten der Vorarbeiter und so weiter entzündet. Und da war klar, oder da war den, sag ich mal, ja, natürlich erstmal intellektuellen Aktivisten oder aus einem intellektuellen Milieu kommenden Aktivisten, wie halt zum Beispiel dem John Watson oder dem General Gordon Baker, klar, okay, da geht was. Ne? Das könnte ein neuer Ansatzpunkt sein, sozusagen die Militanz, die sich sonst in diesen Riots aufreibt, irgendwie stoßgerichteter und da, wo es auch wirklich wehtut, nämlich im Produktionsprozess zu entfalten. Und ein Ergebnis war diese Gruppe, Dutch Revolutionary Union Movement, also eine revolutionäre Gewerkschaftsvereinigung, aber jetzt erstmal nur bezogen auf den Betrieb Dutch. Das gab es aber dann später auch bei UPS, das gab es auch bei Chrysler, das gab es bei großen Zuliefererfirmen. 1969 wird die League of Revolutionary Black Workers gegründet, die den Kampf koordinieren soll. Die Rums organisieren nur Schwarze. Revolutionär, weil schwarz. Das Ziel der klassenlosen Gesellschaft ist genau das, was gestern und heute im Zentrum des Negerkampfs steht. Es sind die Neger, die den revolutionären Kampf für eine klassenlose Gesellschaft verkörpern, hatte der Autoarbeiter James Box 1963 geschrieben. Sie sind vom American Way of Life ausgeschlossen und dieser Ausschluss gibt ihrem Kampf seinen spezifisch revolutionären Charakter. Mittwoch, 9. September 1925. Ein weißer Mob wirft Steine auf das Haus von Ossian Sweet. Der schwarze Arzt ist mit seiner Familie unlängst in eine weiße Wohngegend von Detroit gezogen. Um zu verhindern, dass sein Haus gestürmt oder in Brand gesetzt wird, schießt er in die Menge und tötet einen Weißen. Auf die Anklagebank kommt nicht der Ku Klux Klan, sondern das Opfer. Dr. Ossian Sweet wird freigesprochen, aber bis weit in die 70er Jahre kommt es zu Übergriffen, wenn Schwarze es wagen, die imaginäre rote Linie zu übertreten, die weiße Wohnviertel umgibt. Massenhafter Arbeitskräftebedarf der Automobilindustrie hat Detroit seit der Jahrhundertwende explosionsartig anwachsen lassen. 1930 wohnen in der inzwischen viertgrößten Stadt der USA bereits 1,6 Millionen Menschen aus der ganzen Welt. Nur eine kleine Minderheit ist schwarz. Erst der Rüstungsboom im Zweiten Weltkrieg kurbelt die schwarze Migration aus dem tiefen Süden an. Die Zahl der schwarzen Chrysler-Arbeiterinnen steigt zwischen 1941 und 1945 von 0 auf 5.000. Angesichts der ungewöhnlich hohen Nachfrage nach ihrer Arbeitskraft kursiert unter schwarzen Neudetroitern ein Sarkasmus. Hitler und Toyo hätten mehr für die schwarze Emanzipation getan als Lincoln und Roosevelt. Korporatismus, heiß und kalt. Detroit erlebt seinen großen Aufstieg als sogenannte Waffenschmiede der Demokratie, als der zentrale Standort der Rüstungsindustrie Amerikas. Und die sorgt halt, Zweiter Weltkrieg, die sorgt für einen unglaublichen Boom in der Stadt. Also in Detroit leben um 1940 herum 1,6 Millionen, knapp 2 Millionen Menschen. Wenn man jetzt auf den Wikipedia-Eintrag geht, dann stehen dort 677.116 Menschen nach dem letzten Zensus. Das heißt also, Detroit hat in zwei Generationen 2/3 seiner Einwohnerinnen und Einwohner verloren. Während aber jetzt die, das ist jetzt nicht uninteressant, die Metropolenregion im Grunde genommen, also das gesamte Umland, im Grunde genommen stabil bei 4,5 Millionen Einwohnerinnen liegt. Der kriegswirtschaftliche Fahr- und Flugzeugbau transformiert die industrielle Geografie Detroits. Neue Fabriken werden nicht mehr in den von Schwarzen bewohnten Innenstadtvierteln errichtet, sondern, nur noch mit dem Auto erreichbar, im blütenweißen Umland von Suburbia. Der Exodus aus Detroit ist so stark, dass im Großraum Detroit heute rund 80% der Vorortbewohnerinnen weiß, im von Industriebrachen und Arbeitsbezirken durchzogenen Innenstadtbereich von Detroit aber 4/5 der Bewohnerinnen schwarz sind. Die Deindustrialisierung hat die roten Linien lediglich verschoben. Auch als schrumpfende Stadt bleibt Motown die am schärfsten segregierte Stadt der USA. Detroit ist tatsächlich in den 50er, 60er Jahren, obwohl da noch der Schwerpunkt der Automobil- und teilweise auch noch Rüstungsindustrie liegt, eine Stadt tatsächlich schon im Niedergang. Also es ist nicht nur ein Prozess, den man jetzt aus den 70er, 80ern kennt. Der Bevölkerungsrückgang setzt viel früher ein. Und das ist im Grunde genommen Ausdruck einer, oder man kann es so lesen, einer rassistischen Segregation. Die Bevölkerung in Detroit City wird immer schwärzer. Der Anteil von Afro-Americans in der Produktion, an den Produktionsstraßen nimmt immer mehr zu, während die hauptsächlich weiße Mittelschicht, die Facharbeiterschicht in die Vororte zieht und dann teilweise da auch in anderen kleineren Betrieben, in Zuliefererbetrieben arbeitet. Das heißt also, Detroit wird eine Stadt, die in den 50er, 60er Jahren tatsächlich immer schwärzer wird. Mittwoch, 17. Dezember 1941. 10 Tage nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor stellt US-Präsident Roosevelt Manager und Gewerkschafter ins Weiße Haus. Für die Dauer des Krieges sollen sie auf Arbeitskämpfe verzichten. Als New Man of Power qualifizieren sich die Gewerkschaftsführer durch die Zusage, das Management von Arbeiterunzufriedenheit zu übernehmen. Für die Dauer des Zweiten Weltkriegs wollen sie Streikbewegungen in der Waffenschmiede der Demokratie unterbinden. Die No-Strike-Pledge, von den Kommunisten seit dem Bruch des Hitler-Stalin-Pakts eilfertig propagiert, kann nicht verhindern, dass es während des Kriegs zu zahlreichen wilden Streiks kommt. Nach der japanischen Kapitulation wird sie widerrufen, aber mit der antikommunistischen Hexenjagd auf jegliche Arbeiteropposition wird der Kriegskooperatismus nach 1945 fortgeführt. Wegweisend ist der Tarifabschluss zwischen UAW und General Motors von 1950. Im Gegenzug zu automatischen Lohnanpassungen bietet die Gewerkschaft dem Unternehmen mit der 5-jährigen Laufzeit Planungssicherheit und lässt dem Management freie Hand bei der Organisation des Ausbeutungsprozesses. Die Unternehmen und die Gewerkschaft hatten eine Arbeitsteilung entwickelt. Das Unternehmen passte auf die Maschinen auf und die Gewerkschaft auf die Arbeiter. Von den Massenmedien wurde den amerikanischen Automobilarbeitern erzählt, dass sie den höchsten Lebensstandard der Welt hätten. Man erzählte ihnen aber nicht, dass sie gleichzeitig unter dem höchsten und grausamsten Leistungsdruck arbeiten mussten. A boy is brought from hard time till Caldiche to a Norte home. $14, and you can bet he barely makes a dollar. Weder Haussklave noch Fabriksklave. Donnerstag, 21. November 1963. 700 Leute sind nach Detroit gekommen, um an der Northern Grassroots Conference teilzunehmen. Malcolm X tritt auf und rechnet mit den Illusionen der Bürgerrechtsbewegung ab. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, lasst uns separieren, antwortet ihr dasselbe, was auch der Haussklave auf der Plantage geantwortet hat. Was meinst du mit Separatismus? Loslösung von Amerika? Vom guten weißen Mann? Wo bekommst du einen besseren Job als hier? Ich denke, das ist es, was ihr sagt, wenn ihr meint, ich habe in Afrika nichts verloren. Euren Verstand habt ihr in Afrika verloren. Uhuru, Kiswahili für Freiheit, könnten die Schwarzen nur erlangen, wenn sie aufhörten, wie unterwürfige Haussklaven um eine Tasse Kaffee zu betteln. Das Interessante ist jetzt, und das, denke ich mal, ist auch für unsere heutige Zeit interessant, und also wo ja so sehr über den Charakter, ja, wie verhalten sich eigentlich partikulare Kämpfe zu einem universalen Befreiungsanspruch diskutiert wird, dass diese Organisationen rein schwarz waren, sollten auch rein schwarz sein. Der Grund dafür ist, dass die Aktivisten, die schwarzen Aktivisten, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem gewerkschaftseigenen Rassismus. Also es gab die UAW, die United Automobile Workers, damals die, ich sag mal so, am meisten links stehende Gewerkschaft der USA, mit einem recht hohen Anteil von, sag ich mal, sozialistisch oder auch trotzkistischen Kadern im Mittel- und Unterbau. Und die Erfahrung war, da passiert zu wenig. Es wird zu wenig für uns getan. Es ändert sich nichts an der rassistischen Segregation auch im Betrieb selbst, dass also die kaputtmachenden Fließbandjobs für die Schwarzen reserviert sind. Und man entschied sich also sozusagen aus strategischen Gründen in eine, sag ich mal, separatistische Organisation zu gehen. Zu sagen, nein, wir können nicht nur rein vom Klassenkampf sprechen, solange der Klassenkampf immer auch von Momenten des Rassismus überlagert ist. Das kennt man auch hier, ein bisschen verschoben, ne? Also in der Entwicklung des radikalen Feminismus in zum Beispiel auch Westdeutschland in den 70er Jahren, wo ja auch die Frauen gesagt haben, so, um jetzt erstmal überhaupt uns zu artikulieren, um eigenständige Kampfpositionen einzunehmen, müssen wir uns selber organisieren, müssen wir auch selber zu einer Sprache finden. Das machen wir dann in Organisationen, die erstmal nur für Frauen zugänglich sind. Also dieses Moment der, sag ich mal, strategischen und aber auch dennoch notwendigen Spaltung, um halt aus einer Marginalisierung, um aus einer Unsichtbarkeit herauszutreten, finden wir auch in Detroit. Und das Interessante ist, man liest dann in diesen Lebenserinnerungen, dass diese Leute zum Beispiel wenig bis gar nichts mit den Black Panthers anfangen konnten. Also eine kulturelle Revolution oder ein nationaler Separatismus war ihnen völlig fremd. Diese Vertreter der Dutch Revolutionary Union Movement und der anderen Organisationen sind ja schon auch sehr früh auf internationalen Kongressen der radikalen Linken in Turin und was weiß ich aufgetreten, auch in Frankreich. Es ging also nie darum zu sagen, irgendwie, wir reproduzieren im Grunde genommen die rassistische Spaltung, sondern es ging immer nur darum, wir müssen erstmal ein rassistisches Regime der Abhängigkeit, der Unsichtbarmachung zerbrechen und dann von dort aus eigene Kampfpositionen entwickeln. Das Interesse am Separatismus wächst, weil die Bürgerrechtsbewegung an Grenzen stößt. General Gordon Baker entlehnt der Message to the Grassroots den Begriff Uhuru und gründet eine gleichnamige Vorläuferorganisation von Drum. Politisch geben sich viele Gewerkschaften liberal. Vor Ort, in den Betrieben, stoßen die schwarzen Arbeiter aber auf den institutionellen Rassismus der UAW. Auf die Mitarbeit von Weißen können die Rums gut verzichten. In Detroit ist 1968 ein Viertel der UAW-Mitglieder schwarz, aber nur 7% der Funktionäre. Im ersten Flugblatt von Drum heißt es: Die schwarzen Brüder und Schwestern bilden 60% der Produktionsarbeiter. Aber der Anteil schwarzer Vorgesetzter und schwarzer Vertrauensleute ist nicht der Rede wert. Come with me. Sit-in gegen das Bandtempo, exzessiver Absentismus. Ende der 60er Jahre eskalieren die Disziplinverstöße in den Autofabriken. Wegen der unerträglichen Arbeitshetze schmeißen viele der Jungen den Job sofort wieder. Häufige Kündigungsgründe bei Dodge sind Ungehorsam, Verlassen des Arbeitsplatzes, exzessiver Absentismus, Drogenkonsum. Die meisten jungen Schwarzen und Weißen kiffen während der Arbeit, um die Monotonie erträglicher zu machen. Das Management nimmt es hin, um Schlimmeres zu verhindern. Sabotageakte nehmen zu, auch die Zahl der Wildcats, kurze Sit-ins gegen das Bandtempo, gegen rassistische Übergriffe von Vorarbeitern, gegen Entlassungen und Bestrafungen. Die Spannungen und Gewalttätigkeiten in den Abteilungen der innerstädtischen Autofabriken ähneln im Sommer 1967 dem Konflikt auf den Straßen der Riot Zone. So wie die liberale Stadtregierung ihre Legitimität verloren hat und die Wut der Schwarzen nicht mehr kanalisieren kann, so bricht in der Fabrik die Kontrolle des Arbeitsprozesses durch Management und Gewerkschaft zusammen. Für kurze Zeit gelingt es den Rums und der League, selbst Produkte der Fabrikrevolten, die Kämpfe zu bündeln und ihnen einen revolutionären Ausdruck zu geben. Ihre Politik ist von Anfang an internationalistisch. Drum stellt in ihrer 9. Flugschrift 14 Forderungen auf, darunter gleiche Bezahlung von schwarzen und weißen Arbeitern in den südafrikanischen Chrysler-Fabriken. Im Dezember 1968 nimmt die League an einer Konferenz in Italien teil, regelmäßige Kontakte zwischen Militanten aus den Autostädten Detroit und Turin entstehen. In der Hilflosigkeit, in der die UAW mit dem altbekannten Antikommunismus auf die Herausforderung durch Drum reagiert, spiegelt sich die Panik vor der weltweiten Dimension von 1968. Es scheint uns, dass die kommunistisch inspirierte Black Power-Bewegung von Plünderungen und Brandstiftungen zunächst zur Anführung von Studentenrevolten übergegangen ist und nun versucht, die schwarzen Arbeiter in die Revolution hineinzuziehen. Genau diese Kombination von Ereignissen haben die Roten kürzlich und fast erfolgreich benutzt, um Frankreich hinter den eisernen Vorhang zu bringen. Während sie mit einer kleinen Gruppe den Studentenstreik anführten, hinderten kommunistische Schläger die französischen Arbeiter daran, an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren, schreibt das offizielle UAW-Magazin Battleline im Juli 1968. In Paris und Detroit dürften diese Zeilen für herzliches Gelächter gesorgt haben. Der Internationalismus dieser Bewegungen war viel naheliegender, als es sich die UAW vorstellte und bedurfte keiner roten Gespenster der Verschwörung. So spannend diese Geschichte ist, man muss natürlich konstatieren, dass sie auch in einer Niederlage geendet hat. Wobei die Linke dann auch immer sehr sich so in so eine Pose der Selbstanklage wirft. Und ich denke mal, dass so eine Niederlage natürlich auch mit objektiven Krisentendenzen in der Gesellschaft zu tun hat, die nicht unmittelbar auf ein Versagen der Linken zurückzuführen sind. Also es gibt tatsächlich natürlich so diesen subjektiven Überschwang. Wir sind am Drücker und eigentlich ist die Revolution, 1968 konnte man das wahrscheinlich tatsächlich denken, die Revolution ist vielleicht ein Streik, ein Aufstand in Paris, ein Aufstand in Turin entfernt. Also das ist sozusagen, es liegt in der Luft. Und tatsächlich, das ist nicht eingetroffen. Es ist früh zersplittert. Und wenn man sich jetzt die genaueren Faktoren oder die einzelnen auch politischen Faktoren ansieht, dann entdeckt man auf der einen Seite tatsächlich eine weitergehende Öffnung der amerikanischen Institutionen für die Anliegen sogenannter Minderheiten oder auch die Einbindung dieser Anliegen. Das betrifft auch das Gewerkschaftswesen. So gesehen gibt es einen, zumindest so auf reformistischer Ebene tatsächlich Erfolge. Das ist wahr. Also die Anzahl schwarzer Vertrauenspersonen in den Betrieben steigt. Die Arbeitsbedingungen werden modernisiert. Da gibt es ja schon die Ursprünge von dem, was dann später so politische Korrektheit nennt. Also eine Sensibilisierung für sprachliche Diskriminierung aller Art. Und damit fängt man schon eine ganze Menge von Unmut ab. Das andere ist, der nächste Punkt, das hört sich fast ein bisschen paranoid an, ist aber tatsächlich wahr und wird auch sozusagen von der Sozialgeschichtsschreibung bestätigt, dass diese diffuse Arbeitermilitanz in den USA und Amerika, die USA ist ein Land, in dem dieser diffuse Arbeiterwiderstand eine sehr große Tradition hat, wirklich anders als beispielsweise in Deutschland. dieser diffuse Arbeiterwiderstand, der sich halt ausdrückt in Fluktuation, in Abwesenheit, Krankfeiern, Manipulierung, Sabotage, dem wird dadurch begegnet, dass die Produktionsstätten auswandern, aus den Städten raus, die Städte veröden. Das ist bekannt, es gibt dann diesen Rust Belt, der Niedergang Detroits wird ja dann rasant beschleunigt. Es gibt also neue Produktionsstätten im Süden. Es gibt dann später die Internationalisierung, also es wird dann in Mexiko produziert und so weiter und so fort. Und natürlich so ein objektiver Faktor ist, dass sich tatsächlich irgendwann rächt in der amerikanischen Automobilindustrie, dass man wirklich nicht in zukunftsbringende, in zukunftsweisende Investitionen investiert hat, sondern halt auf den Verschleiß, die Vernutzung von Arbeitskraft gesetzt hat. Dass also auch tatsächlich die amerikanische Industrie im Weltmaßstab gigantische Produktivitätsrückschritte hat. Ja, und ein innerlinker Grund ist natürlich, dass auch die Arbeiteraktivisten in Detroit den klassischen linken Fehler begehen, ein Abebben, ein Abflauen der Bewegung mit einer Zunahme der organisatorischen Tätigkeit zu begegnen. Ne? Also ja, wir brauchen nur die richtige Organisation, wir müssen nur die Texte von Mao oder von Lenin richtig lesen. Na, heute würde man vielleicht sagen, wir müssen das Argument richtig lernen und dann können wir uns dann besser darauf einstellen und eine wahre Alternative bieten. Das heißt also, dass diese Revolutionary Union Movements schon sehr früh um 1970 herum im Grunde genommen ja, Spaltungsprozesse durchlaufen, ne? Gegenseitige Intrigen, Diskussionen um den richtigen Kurs. Und das führt dann zu dem weltweit beobachtenden Trend, dass man dann in maoistische oder in anarchistische Sekten, wie auch immer, zerfällt. Das ist kein Unterschied zu Italien, Frankreich, Deutschland. Das ist ein globales Phänomen. Techno als Reflexion auf den Niedergang der Stadt. Und heute? Drum schlägt weiter. Wortwörtlich, Anfang der 1980er Jahre entsteht in Detroit Techno, eine schwarze Musik, die ihren Ursprung in den Radiosendungen von Charles Johnson hat. Johnson mischt Funk-Tracks mit instrumentalem Hip-Hop und den Maschinensounds von Kraftwerk. Die ersten richtigen Techno-Produzenten, Derrick May oder Joan Atkins, verstehen den Sound als Reflexion auf den Niedergang der Stadt nach dem Beginn der Deindustrialisierung Mitte der 70er Jahre. Techno-Partys finden in den verrottenden Fabrikhallen statt. Die zweite Generation, Kollektive wie Underground Resistance und Drexia, lädt ihre Musik politisch auf. Anonymität der Macher, keine Zusammenarbeit mit großen Labels, keine Interviews. Am 3. September 2002 stirbt James Marcel Stinson. Erst nach seinem Tod wird öffentlich gemacht, dass er Mitglied von Drexia war. Stinson arbeitete hauptberuflich als Kraftfahrer. Singing Worker. Ihr hörtet ein Feature basierend auf dem Text Drumbeats Detroit, Schwarze Fabrikrevolten 1968 von Christian Frings, Felix Klopotek, Malte Meyer und Peter Scheifele. Der Text erschien ursprünglich in der Ausgabe 258 der Zeitung Analyse und Kritik, Produktion 2018 bei Radio Kurax. Hier war das zu hören in der August-Ausgabe der Sendereihe Wutbürger Streifzüge. Am Mikro verabschiedet sich Lukas.